Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Und im Studio ist unsere Filmkritikerin Anke Lewicke mit ihren zwei Filmen der Woche. Hallo erstmal. Guten Abend. Der eine heißt Rafiki, ein kenianischer Film, über den sprechen wir gleich. Erstmal geht es aber um Chris the Swiss von Anja Kofmel. Deren Cousin zog in den 90er Jahren in den Jugoslawienkrieg und starb dort. Wie es dazu kam, ist die Geschichte des Films, also ein Versuch der Rekonstruktion, für den die Regisseurin auch animierte Passagen einsetzt. Also ich komme grundsätzlich aus der Animation. Also ich habe eine Ausbildung als Animationsfilmerin und arbeite auch als Illustratorin. Und deshalb würde ich sagen, dass eigentlich für mich das Bild, die Zeichnung ist meine Art, wie ich mich ausdrücke. Ich habe auch auf den Recherchen viel gezeichnet. Und es war für mich relativ schnell klar, dass ich da die Animation mit einfließen lassen möchte. Sagt Anja Kofmel, die Regisseurin von Chris the Swiss im Deutschlandfunk Kultur. Ja, Anke Lewicke, im Trailer hat mich diese Mischung aus Real- und Animationsfilm sehr angesprochen. Geht das auch für den ganzen Film auf? Ich finde die Idee eigentlich ziemlich klug, weil die Animation so als Möglichkeitsform eingesetzt wird. Also wie hat es sich vielleicht zugetragen? Neben diesen animierten Sequenzen gibt es dann auch Archivaufnahmen vom Balkankrieg, Familienfotos, Reportagen des Cousins, der ja damals nach Zagreb gegangen ist als Kriegsreporter. Es gibt auch seine Notizbücher und sie hat immer für diesen älteren Cousin geschwärmt und die Regisseurin fragt sich nun, wie konnte es dazu kommen, dass dieser wirklich Held ihrer Kindheit plötzlich tot aufgefunden wurde und das in Uniform. Also warum hat er die Seiten gewechselt? Erst war er der neutrale Berichterstatter und dann auf einmal hat er sich dieser internationalen Söldnertruppe angeschlossen, die auch mit Drogen gehandelt hat, die dem rechten Lager zugeschrieben ist. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil man da wirklich so reinkommt in die Fragen, die uns alle betreffen. Wie geht es in den Krieg zu? Es sind so die Innenansichten eines Krieges, die sie eigentlich bebildert, auch mit ihren Animationssequenzen. Und vermutlich auch die Suche nach einem Menschen, den sie so vorher gar nicht kennengelernt hat, oder? Genau, der Mensch ist diese Leerstelle und das hört sich jetzt so weit hergeholt an, aber ich musste einfach unheimlich häufig an Apokalypse Now denken und an den von Marlon Brando gespielten Colonel Kurtz, der ja auch so viel Grauen im Vietnamkrieg gesehen hat, dass er dann eigentlich sich nur noch in dieses Grauen hineinbegeben konnte. Und genauso scheint es vielleicht auch bei diesem Cousin gewesen zu sein. Also diese Schizophrenie muss man ja auch erstmal aushalten, weil sie sagt dann einfach in den Notizbüchern, wenn sie die vorliest und auch bebildert dann teilweise, dass es ein total humanistisch denkender Mensch war. Aber warum ist er dann plötzlich so zum Söldner geworden? Und das sind ja Fragen, die man sich heute auch stellen kann. Warum ziehen heute junge Menschen in den Krieg. Und dazu sind die Animationssachen auch immer wieder irrsinnig gut, weil sie so die Einsamkeit bebildern können. Dann geht er eben manchmal in einen Wald, wo lauter Bäume sind, die aussehen wie vom Blitz eingeschlagen. Also es ist so ein Geisterwald oder Schatten verwandeln sich in Totenköpfe und Skelette. Und wenn man dann aber wieder die realen Aufnahmen des Krieges sieht, dann gibt es eben so ein Spannungsfeld, wo man eigentlich wirklich so einen Eindruck bekommt von der Absurdität eines Krieges. Und findet die Regisseurin auch Antworten auf ihre Fragen? Sie findet keine Antworten, aber das ist vielleicht auch das Konsequente. Was sie uns aber anbietet, sind viele verschiedene Lesarten um diese Biografie ihres Cousins, die sich aber eben öffnen für andere Biografien. Chris the Swiss von Anja Kofmel und unser zweiter Film der Woche kommt aus Kenia, wurde dort verboten und lief letztes Jahr in Cannes. Das muss man betonen, denn es war überhaupt der erste ostafrikanische Spielfilm, der es nach Cannes geschafft hat. Es geht um Homosexualität, um die heimliche Liebe zweier junger Frauen. Was erfahren wir denn von deren Leben? Ja, erstmal lernen wir diese zwei sehr selbstbewussten jungen Frauen kennen, die so ein, ja, so das Styling ist unglaublich. Knallige Fingernägel, Skateboard fahren, Fußball spielen. Aber ganz schnell kriegt man einfach mit, dass sie trotzdem nur so einen engen Bewegungsradius haben, auch wenn sie höchstwahrscheinlich studieren können und so zur Schule gehen. spürt man einfach, ja, in Kenia muss ein junges Mädchen, wird eigentlich letztlich dazu erzogen, eine gute Ehefrau zu werden. Und zum Beispiel bei Kini ist es so, dass ihre Mutter von ihrem Vater verlassen wurde. Und ja, die Frau ist natürlich selbst schuld, wenn der Mann mit einer Jüngeren durchbringt. Also es ist eine ganz schöne Macho-Welt, mit der sie konfrontiert werden. Und wenn die beiden Frauen sich dann ineinander verlieben, ist es auch umso schwieriger, weil beide Väter Politiker sind, die gegeneinander konkurrieren, und dann noch eine lesbische Tochter. Und sie müssen sich eben fragen, verlassen wir sozusagen die Sicherheit auch des Elternhauses und leben unsere Liebe, oder wie gehen wir einfach mit unseren Gefühlen um? Ich habe diesen Film auch schon gesehen und mir ist da aufgefallen, dass es eben kein Blick in ein Afrika ist, wie wir es uns so gängigerweise vorstellen. Also es ist jetzt nicht irgendwie die Geschichte aus dem Slum, ne, sondern es ist eigentlich afrikanischer Mittelstand, würde ich mal sagen. Ja, das ist ja ganz interessant. Die Regisseurin kommt ja aus der sogenannten Afro-Bubblegum-Bewegung. Also die produzieren Mode, Filme, Musik. Und sie wollen wirklich ein anderes Afrika-Bild zeigen, nicht ein Afrika des Leidens. Und natürlich gehen sie trotzdem Tabuthemen an, wie eben Homophobie. Aber sie wollen eben diese Frauen hier auch nicht als Opfer begriffen wissen, sondern einfach auch als junge Frauen, die dann aktiv tätig werden, die versuchen vielleicht ihren Gefühlen nachzugehen. Und mir war der Film vielleicht in manchen Momenten so zu knallig. Aber der Regisseurin ist das gerade wichtig, weil diese Künstlichkeit eben auch vielleicht dem Lebensgefühl dieser Heldinnen entspricht, weil sie sich so ihre eigene Welt zusammensetzen mit afrikanischen traditionellen Stoffen, Gegenständen quer durch eben die Epochen. Und das ist schon alles sehr bewusst so zusammengesetzt. Und dann denke ich auch eben immer, wer gibt mir eigentlich so das Recht, immer darüber so zu urteilen, wie ein Film aus Afrika auszusehen hat. Und ich habe einfach das Gefühl, er spielt ja so in den Straßen von Nairobis. Und was er aufspürt, ist einfach ein Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl scheint mir dann doch ziemlich authentisch zu sein. Und die Story? Die Story ist ein bisschen sehr dramaturgisch, klassisch erzählt. Da gibt es natürlich den Väter, die bösen Jungs und alles. Aber diese Energie, um nochmal drauf zurückzukommen, die diese beiden Mädchen haben, wie sie sich den Autoritäten einfach widersetzen, diese Energie bleibt mir einfach dann in Erinnerung. Anke Lewicke über unsere Filme der Woche, und zwar Rafiki, ein kenianischer Film, und Chris the Swiss, ein Dokumentarfilm von Anja Kofmel. Dankeschön. Ja, gerne. Tschüss.